Hi, friends. Hallo, Freunde. So now he talks about something that you guys already know I like to talk about. Jetzt spricht also über etwas, von dem ihr schon wisst, dass ich gerne darüber spreche. So you live as one who has already died to, and then he says, including the desires for wealth. Lebt als jemand, der auch dem Verlangen nach Reichtum gestorben ist. You know, it's really interesting. Es ist wirklich interessant. That people, many times people can't put these two things together. Dass die Menschen diese beiden Dinge oft nicht miteinander verbinden können. The Bible here tells me I should live like I've died to the desire to be wealthy, and yet God wants to prosper me. Die Bibel sagt mir, dass ich so leben soll, als wäre ich dem Wunsch, reich zu sein, gestorben. Und doch will Gott mir Wohlstand, Fülle, Reichtum geben. So if God actually wants to prosper me and doesn't want me to live in poverty. Wenn Gott tatsächlich will, dass es mir gut geht und ich nicht in Armut lebe, and this is actually his desire, und das ist ja sein Wunsch, shouldn't I then have the same desire because it's his desire for me? Sollte ich dann nicht den gleichen Wunsch haben, weil es sein Wunsch für mich ist? And it almost sounds like this contradiction. Und es hört sich fast wie ein Widerspruch an. But it's not really at all. Aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. You see, God's desire for you is that you never worry about material things. Gottes Wunsch für dich ist, dass du dir nie Sorgen um materielle Dinge machst. He doesn't want you to waste energy, time and strength worrying about how you live tomorrow. He doesn't want that. Er will nicht, dass du Energie, Zeit und Kraft vergeudest, indem du dir Gedanken darüber machst, wie du morgen lebst. Das will er nicht. He wants you to put your energy, your strength and your time into the relationship with him. Er möchte, dass du deine Energie, deine Kraft und deine Zeit in die Beziehung mit ihm steckst. And advancing his kingdom. Und sein Reich voranbringst. That's what he wants. Das ist es, was er will. That's why he says, listen, I will take care of you. I will provide for you. Don't waste energy about it. Deshalb sagt er, hör zu, ich werde mich um dich kümmern. Ich werde für dich sorgen. Verschwende dafür keine Energie. But if you look in the original Greek, it doesn't actually just say the desire for wealth. Aber wenn du dir das griechische Original ansiehst, heißt es nicht nur der Wunsch nach Reichtum. It actually has a pretty strong meaning. Es hat tatsächlich eine ziemlich klare Bedeutung. Like another translation says, covetousness. Eine andere Übersetzung sagt Habgier. It's the greedy desire to always have more. Das ist der gierige Wunsch, immer mehr zu haben. Or the root word actually comes from something to always have what the others have. Oder die Wurzel kommt tatsächlich daher, dass man immer das haben will, was die anderen haben. See, here it becomes the problem. Du siehst, hier wird es zum Problem. If I'm satisfied with what I have and trusting God to take care of me, be my provider. Wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich habe und darauf vertraue, dass Gott für mich sorgt, weil er mein Versorger ist. Everything will be fine. He'll look after me and life will be at peace. Dann ist alles in Ordnung. Er kümmert sich um mich und alles ist im Lot. But once I allow myself to be drawn away by the desire for material things. Aber sobald ich mich von der Lust nach materiellen Dingen wegziehen lasse. This becomes a monster because this monster can never be satisfied no matter how much you feed it. Wird das zu einem Monster, denn dieses Monster kann nie befriedigt werden, egal wie sehr man es füttert. You know, now you finally have the car that you've wanted. Jetzt hast du endlich das Auto, das du dir gewünscht hast. But then you see the other one having an even nicer car, and now you begin to entertain this in your heart. Aber dann siehst du, dass die anderen ein noch schöneres Auto haben, und du fängst jetzt an, in deinem Herzen darüber nachzudenken. You know, you've been happy with your life and happy with the vacation you spent with your family. Du warst zufrieden mit deinem Leben und mit dem Urlaub, den du mit deiner Familie verbracht hast. But now you see that the other ones are having an even nicer vacation. Now you're not satisfied anymore. Aber jetzt siehst du, dass die anderen einen noch schöneren Urlaub haben und jetzt bist du nicht mehr zufrieden. And this is then where it becomes a sinful thing. Und genau dann wird es zur Sünde. So that is suddenly you're not satisfied anymore with God being your provider, but you always want more than what you have and what others have too. Plötzlich bist du nicht mehr damit zufrieden, dass Gott dein Versorger ist, sondern du willst immer mehr haben, als du hast und auch mehr als andere haben. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. He says, including the desire for wealth, which is the essence of idol worship. Lebt als jemand, der auch dem Verlangen nach Reichtum gestorben ist, was das Wesen der Götzenanbetung ist. Why is this idol worship? Warum ist das Götzenanbetung? You know, it's very interesting when Jesus talks about serving God. Es ist sehr interessant, dass Jesus, wenn er davon spricht, Gott zu dienen, And you can't be divided. Und dass man nicht geteilt sein darf. You have to be loyal to one God or another. Dass man dem einen oder dem anderen Gott treu sein muss. He doesn't call your spouse another God. Nicht deinen Ehepartner einen anderen Gott nennt. He doesn't call your job another God. Er nennt auch deinen Job nicht einen anderen Gott. He calls money another God. Er nennt Geld einen anderen Gott. See, this is why once money becomes your God, it is idolatry. Wenn Geld zu deinem Gott wird, ist es Götzendienst. It's the essence of idol worship because you now have given a place to money that only God is supposed to have. Das ist das Wesen der Götzenanbetung, denn du hast dem Geld einen Platz eingeräumt, der allein Gott zusteht. So Paul says we have to live like we've died to those things. Paulus sagt, dass wir so leben müssen, als wären wir diesen Dingen gestorben. So, are we supposed to have died to money or having money? Sollen wir dem Geld oder dem Besitzen von Geld gestorben sein? We are not supposed to be dead to money. Wir sollen nicht dem Geld gestorben sein. We are not supposed to be dead to it, but we are supposed to be dead to the desire to always have more money. Aber wir sollen dem Wunsch, immer mehr Geld zu haben, gestorben sein. And allowing it to grip our hearts. Und dass es unser Herz ergreift. You know, I see even all over the Christian world. Ich sehe sogar überall in der christlichen Welt. How many really sad decisions have been made because they have not lived like they are dead to the love of money. Wie viele wirklich traurige Entscheidungen getroffen wurden, weil sie nicht so gelebt haben, als wären sie der Liebe zum Geld gestorben. It's one area we have been so careful for decades. Das ist ein Bereich, bei dem wir seit Jahrzehnten so sorgfältig und vorsichtig sind. And two things really help you. Und zwei Dinge helfen dir wirklich. Always live radically generous. Lebe immer radikal großzügig. And always remind yourself that provision is an act of God and not by the force of your own strength. Und erinnere dich immer daran, dass die Versorgung das Werk Gottes ist und nicht das Werk deiner eigenen Kraft. Then you can live like Paul said, as if you have died to the love of money. Dann kannst du leben, wie Paulus sagte, als jemand, der Liebe zum Geld gestorben ist. And God will take care of you. Dann wird Gott sich um dich kümmern. It's a beautiful freedom. Es ist eine wunderbare Freiheit. When you serve God and God alone. Wenn du Gott dienst, ihm allein. Tomorrow we're going to continue, my friends. Morgen werden wir weitermachen, meine Freunde. See you then. Bis morgen.